Augen auf News. Was ist Hochverrat? Ein Artikel von Michael Winkler von der Seite seelenkrieger.org. Hochverrat ist nach allgemeiner Ansicht eines der schlimmsten Verbrechen überhaupt. Es übertrifft den einfachen Mord und steht auf einer Stufe mit dem Massenmord. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein noch schlimmeres Verbrechen konstruiert, der Völkermord. Wobei der Völkermord nur dann als Verbrechen gilt, wenn Sieger das den Verlierern vorwerfen. Denn Sieger begehen niemals Völkermord. Was die Spanier den Indios angetan haben, die Nordamerikaner den Indianern und was die Israelis den Palästinensern antun, ist deshalb kein Völkermord. Zumindest wird es nur selten als solcher bezeichnet. Liest man die Geschichte in den Büchern der seriösen deutschen Historiker, gewinnt man den Eindruck, dass Völkermord überhaupt nur von Deutschen begangen werden kann. Denn in der blutigen Kolonialgeschichte finden diese Herrschaften nur einen einzigen Völkermord. 1904 die Niederschlagung des Herero-Aufstands. Engländer, Franzosen, Spanier, Portugiesen und sogar Niederländer und Belgier haben Ströme von Blut vergossen, gegen welche die Deutschen bloß Rinnsale zu verantworten haben, aber eben gar niemals nicht einen Völkermord. Womit wir beim Hochverrat angekommen wären. Hochverrat ist der Verrat am eigenen Staat, am eigenen Volk, an der eigenen Nation. Hochverräter arbeiten für die Feinde des Landes zum Schaden jener Leute, die sie als Mitbürger für vertrauenswürdig einstufen. Hochverräter wurden früher einfach hingerichtet, eine Begnadigung war so gut wie ausgeschlossen. Interessant ist, dass man an der Bundesrepublik Deutschland keinen Hochverrat begehen kann. Schauen Sie in Ihren Personalausweis oder Ihren Pass. Da steht nirgendwo, dass Sie Staatsangehöriger der Bundesrepublik Deutschland sind. Folglich können Sie an einen Staat, dessen Bürger Sie gar nicht sind, auch keinen Hochverrat begehen. Da die Bundesrepublik Deutschland von den Feinden des Deutschen Reiches gegründet wurde, arbeiten alle Deutschen, auch Sie, denn in Ihren Ausweis bzw. Pass wird Ihnen eine deutsche Staatsangehörigkeit bescheinigt, soweit Sie im Dienst der BRD stehen, für den Feind. Dieses Arbeiten für den Feind ist demnach ganz eindeutig Hochverrat. Natürlich sollte man das differenziert sehen. Der einfache Amtsbote, der keinerlei Einsicht in diese Zusammenhänge hat, genießt den Schutz des Unwissenden. Bei Beamten im höheren Dienst, insbesondere bei Juristen, muss man jedoch davon ausgehen, dass ihnen diese Zusammenhänge bekannt sind. Gleiches gilt für Politiker in Landes- und Bundestagen und erst recht für Minister und Bundeskanzler. Nicht Dummheit, sondern böse Absicht. Zwar gilt der Satz, dass man nicht weiter zu suchen braucht, wenn eine Handlung durch Dummheit bereits ausreichend erklärt ist. Dummheit entschuldigt aber nur einen Einzelmenschen oder bestenfalls eine kleine Gruppe. Wenn der Bürgermeister von Nordosterstedt seine Seifenkistenrennbahn mittels Cross-Border-Leasing an irgendwelche Amerigauner verschleudert, darf er sich mit Dummheit entschuldigen. Wenn Großstädte das gleiche tun, deren Oberbürgermeister und Stadträte 2000-seitige Verträge im besten Juristenenglisch unterschreiben, ohne auch nur eine halbe Seite wirklich zu verstehen, entschuldigt keine Dummheit, sondern es handelt sich eindeutig um Böswilligkeit. Nordosterstedt kann auf seine Seifenkistenrennbahn verzichten, aber wenn es um Wasserwerke, Kläranlagen und Straßenbahnen geht, geht es um die Substanz der Städte. Finden Sie es nicht interessant, dass beinahe alle deutschen Landesbanken im kollektiven Wahnsinn amerikanische Schrottpapiere gekauft haben? Und alle so schön raffiniert an der deutschen Finanzaufsicht vorbei? Es gehört durchaus Raffinesse dazu, eine Tochterbank in Dublin zu gründen, um dort mit diesen atomaren Finanzmüll zu handeln. Ich gestehe einzelnen Politikern in den Aufsichtsgremien durchaus zu, mit dieser Aufgabe überfordert zu sein. Politiker sind intellektuell unteres Mittelmaß. Wäre es anders, hätten sie es in anständigen Berufen zu etwas gebracht. Aber allesamt? Jeder? Nur Volltrottel am Werk? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist verschwindend gering. Was bedeutet, dass dies mit Absicht geschah, zum Nachteil des deutschen Steuerzahlers. Dafür bekommen Politiker internationale Orden oder auch schon mal Doktorhüter aus Israel. Es gab einmal eine Festung Deutschland. Eine gegenseitige Verflechtung deutscher Firmen und Finanzhäuser. Diese Festung wurde geschrödert, indem die Auflösung dieser Verflechtung Steuervorteile brachte. Die verkauften Anteile wanderten ins Ausland, vorzugsweise gegen grüne Krätze, immer wertloser werdende Dollar. Jetzt haben die Ausländer das Sagen in den einst zu deutschen Konzernen. Ausländer, denen es um den Profit geht, nicht um deutsche Arbeitsplätze. Wer eine solche Regierung hat, braucht keine äußeren Feinde mehr. Der gezielte Ausverkauf deutschen Eigentums an das Ausland ist Hochverrat an der deutschen Wirtschaft. Überfremdung. Laut Statistik stagniert die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ausländer in der BRD seit den 70er Jahren. Die Zahl der Ausländer im Land hat sich seither vervierfacht, was im Klartext heißt, dass die gesamte Zuwanderung in den letzten 40 Jahren ausschließlich in die deutschen Sozialsysteme erfolgt ist. Die Ausländer bereichern nicht etwa unsere Kultur, sondern sie kosten massiv Geld. Natürlich kennt die politische Führung diese Zahl. Natürlich wissen die Politiker, dass der allergrößte Teil der Zuwanderer keinerlei berufliche oder bildungsähnliche Voraussetzungen mitbringt. Trotzdem werden unablässig Menschen ins Land geholt, die schon in ihrem Heimatland unter vertrauten Bedingungen keine Arbeit gefunden haben. In Deutschland treten Sprachprobleme, kulturelle Probleme und religiöse Probleme hinzu. Ein Tier, das seiner Natur folgt, wurde zum Problembär und schließlich zum Schadbär erklärt und abgeschossen. Problemmenschen, die sich in unseren Städten zu Schadmenschen entwickeln, werden hingegen immer mehr in dieses Land geholt. Der Schadmenschencharakter lässt sich aus der Kriminalstatistik herauslesen und daran, dass es in deutschen Großstädten Stadtviertel gibt, in die sich deutsche Polizei nicht mehr hineinwagt. Unterricht in deutschen Schulen ist kaum noch möglich, wenn der Ausländeranteil die 20% übersteigt. Da werden die zumeist weiblichen Lehrkräfte überfordert mit Sprach- und Mentalitätsproblemen, mit bildungsunwilligen Schülern, die Lehrerin nicht als Respektperson, sondern als untermenschliche Schlampen ansehen. Wer einer Kultur entstammt, in der Frauen zum Besitz des Mannes gehören, ist für weibliche Lehrkräfte nicht zu erreichen. Tatsächlich beträgt der Ausländeranteil in Großstädten oft genug 80% und mehr. Die vielbeschworene Integration findet nicht statt. Wenn deutsche Stellen von gelungener Integration sprechen, dann heißt das, dass die deutsche Kultur und die deutsche Bevölkerung erfolgreich zurückgedrängt worden ist. Deutsche Behörden verschleiern die Zustände im Land, deutsche Zeitungen spielen deutsche Übergriffe sofort zur Fremdenfeindlichkeit hoch. Wenn Ausländer Gewaltverbrechen begehen, wird das bagatellisiert, werden die Täter verschwiegen. Staatsanwaltschaften und Gerichte haben die Gleichheit vor dem Gesetz abgeschafft. Deutsche werden mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft. Gegen Ausländer lässt man großmögliche Milde walten. Deutsche Polizisten, die versuchen, einen Ausländer von einer Straftat abzuhalten, werden sofort als Nazis beschimpft und haben klein beizugeben. Zugewanderte Drogendealer dürfen ihre Waren auf Schulhöfen anbieten. Greift die Polizei ein, lässt der Haftrichter diese Leute umgehend frei und sorgt dafür, dass die Polizisten sich entschuldigen und in Zukunft die Geschäftstätigkeit nicht mehr unterbrechen. Nicht einmal ausländische Serienstraftäter werden abgeschoben. Da beugen die Richter lieber bestehendes Recht und reduzieren das Strafmaß. Die fortwährende Überfremdung, die gezielte Abschaffung des deutschen Wesens ist Hochverrat am deutschen Volk. Zahlmeister für alles. Die Europäische Union ist eine Veranstaltung zur Ausplünderung der deutschen Arbeitskraft. Schon die erste Vorgängerinstitution, die Montanunion, diente dazu, den deutschen Bergbau der französischen Kontrolle zu unterwerfen. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte Deutschland ganz offiziell Tribut zu zahlen und Güter abzuliefern. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte die Ausplünderung viel eleganter. Statt der primitiven Demontagen der ersten Jahre wurde eine Mitbestimmung installiert. Schon die EWG war eine durch demokratische Veranstaltung. 5 Profiteure und ein auszuplünderndes Opfer haben darüber bestimmt, auf welche Weise die Früchte der deutschen Tüchtigkeit am besten verteilt werden. Der EWG gelang es nicht, das deutsche Wirtschaftswunder auszubremsen. Folglich wurde dieser Zusammenschluss immer wieder erweitert. Der Versailler Vertrag hat die Wirtschaft Frankreichs und Englands mit leistungslosem Geldzufluss versorgt. Jetzt besorgte die Europäische Gemeinschaft das viel gründlicher. In scheinbarer Partnerschaft statt offensichtlicher Ausplünderung durch Tribute. Nicht wegen, sondern trotz europäischer Gemeinschaft ging es den deutschen Arbeitern bis 1990 von Jahr zu Jahr besser. An dieser Stelle kommt gerne das Argument, dass wir diesen Aufschwung ja nur der Europäischen Gemeinschaft verdanken, der engen internationalen Zusammenarbeit. Ach ja, Japan hat das ebenfalls geschafft, ohne einen einzigen Yen in die europäische Gemeinschaftskassen zu zahlen. Seltsam, oder? Als Hans-Dietrich Genscher, der den Zusammenbruch des EWS erlebt hatte, des europäischen Währungssystems mit der Verrechnungseinheit ECU 1987 die Einführung einer gemeinsamen Währung vorgeschlagen hat, war das eine beispiellose Idiotie oder ein Akt des Hochverrats, je nachdem, für wie blöd sie Genscher einschätzen. Sein Komplize Helmut Kohl, alias Henoch Kohl, hat den Vorschlag bereitwillig aufgenommen. Der Dümmste in der Runde war damals François Mitterrand, der unbekümmert ausgeplaudert hat, was hinter dem Euro steckt. Das ist Versailles ohne Krieg. Also die völlige Ausplünderung Deutschlands, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern, ohne einen einzigen Soldaten zu verlieren.